Kundgabe 4991. Empfangen durch Bertha Dudde am 31.10.1950. Verstoß gegen ewige Ordnung. Erfüllung der Voraussagen. Letztes Gericht. Das Ende kommt unwiderruflich und mit ihm das letzte Gericht. Denn in meiner Weisheit erkannte ich von Ewigkeit den Willen der Menschen und ihr dem Willen entsprechendes Gebaren, das aber keinerlei Streben nach oben aufweist. Mein Gesetz von Ewigkeit aber verlangt eine ständige Aufwärtsentwicklung. Und diesem Gesetz angepasst sind alle Geschehen auf Erden und im gesamten Universum. Ist nun ein ständiger Verstoß gegen mein Gesetz der Ordnung erkennbar, dann wirkt sich dies von selbst so aus, dass die alte Ordnung wiederhergestellt wird. Doch in einer Weise, dass alles Gesetzwidrige vergeht, also auch materielle Schöpfungen, die nicht der ewigen Ordnung entsprechend genützt werden, sich auflösen, um in die Ordnung wieder eingereiht zu werden in anderer Form. So auch werden die Menschen, die aus der Ordnung getreten sind, in den Zustand versetzt, der wieder meiner ewigen Ordnung entspricht. Das heißt, das Geistige im Menschen bezieht die Außenform, die seinem Reifegrad entspricht. Es verliert also das Dasein als Mensch und wird in einer Außenform wieder gebannt, die schon längst überwunden war. Es steht nun unzweifelhaft fest, dass der Mensch seinen Daseinszweck völlig verkennt, dass er nur sein irdisches Leben beachtet und sich meinem Urgesetz von Ewigkeit, dem Gesetz der Liebe, nicht mehr unterstellt. Die Erde, die nur als Ausreifungsstation des Geistigen dienen soll, verfehlt völlig ihren Zweck und kann darum nicht mehr fortbestehen in ihrer alten Form, weil sie dann gänzlich widersetzlich sich im Universum bewegt, in dem alle Schöpfungen ihre von mir zugewiesene Bestimmung haben und ihr auch nachkommen. Denn die Erde wird nun nur noch dazu benutzt, sich rückwärts zu entwickeln, und also werden gewissermaßen ihre Bewohner meinem Gegner in die Hände gespielt. Es wird auf der Erde nur noch der Wille dessen beachtet, während mein Wille unbeachtet bleibt oder total missachtet wird. Würden die Menschen sich wenden, würden sie sich bemühen, die Wahrheit zu erfahren und sich dann mir zuwenden mit der Bitte um Hilfe zur Höhe, ich würde wahrlich die Erde nicht vernichten, sondern die Menschen meine übergroße Liebe und Barmherzigkeit erfahren lassen. Ich würde weder ein Ende noch ein letztes Gericht kommen lassen, denn ein guter Wille und ernstes Streben zu mir könnte alles erreichen, auch das Aufheben eines Aktes, der von mir vorgesehen ist, seit ewigen Zeiten. Ich würde es tun und immer nur euch Menschen helfen, das Ziel zu erreichen. Doch dieser Wille ist nicht mehr zu finden bei den Menschen, und darum muss ich mein Plan von Ewigkeit vollziehen. Es müssen sich erfüllen meine Ankündigungen durch Seher und Propheten, die das Ende voraussahen, eben weil sie auch ersahen, wohin die Menschen steuern. Und nur meine übergroße Geduld hat die Erde noch vor diesem Schicksal bewahrt, weil ich noch allen denen Gelegenheit geben möchte zur Willenswandlung, deren Herzen ich erkenne und denen ich barmherzig sein will. Doch immer kleiner wird die Zahl derer und nicht lange mehr, dann sind deutlich nur noch zwei Lager zu erkennen. Und die Schar der meinen wird so klein sein, dass daran schon das Ende zu erkennen ist. Denn so nur noch Teufel die Welt beleben, ist sie ganz aus ihrer gesetzmäßigen Ordnung getreten, wie auch die Menschen auf ihr. Und es kann nur noch ein Beenden dessen geben, was als irdische Schöpfung den Menschen sichtbar ist, wie auch die Menschen selbst vertilgt werden müssen, die ihre letzte Ausreifungsstation missbrauchten und also erneut sündigten gegen das Grundgesetz der ewigen Ordnung, gegen die Liebe. Es wird sich diese Ankündigung vollziehen, unwiderruflich, denn die Menschen werden nicht mehr besseren Willens. Sie streben unaufhörlich nach unten und suchen auch alles mir Zugewandte mit hinabzuziehen. Dies aber verhindere ich, denn ich lasse die Erde wieder neu erstehen, und die Menschen auf ihr werden sich wieder in der Ordnung bewegen, die von Ewigkeit oberstes Gesetz ist und bleibt. Sie werden wieder in der Liebe leben und in Wahrheit meine Kinder sein. Amen.